Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Dresden, 14. Mai 1785. Den wärmsten, brüderlichsten Händedruck für Ihren letzten seelenvollen Brief, lieber Schiller. Fürchten Sie nicht meinen Hang zum Vernünfteln. Er wird mich nie abhalten, mich dem lebhaftesten Gefühl ohne Zurückhaltung zu überlassen. Kalte Vernunft soll mir nie meine edelsten Freuden zerstören. Sie soll ihnen frönen vielmehr, mich gegen die Einwendungen einer schwindsüchtigen Klügelei dabei beruhigen. Licht und Wärme ist das höchste Ideal der Menschheit. Ich weiß wohl, dass eins das andere oft aufhebt, aber beides im möglichsten Gleichgewicht zu halten, ist der vollkommenste Zustand, ein würdiges Ziel unserer Bestrebungen. Dass Sie in unseren Briefen ist mir zuwider. Wir sind Brüder durch Wahl mehr, als wir es durch Geburt sein könnten. Ich wünsche dir Glück, Freund, dass deine Tätigkeit ein bestimmtes Ziel hat. Mir fehlt's noch daran. Ich habe allerhand Plane, aber überall muss ich erst sammeln, und dazu finde ich mich jetzt nicht aufgelegt. Bearbeiten möchte ich gern, was andere gesammelt hätten. Ich wüsste Beschäftigung für mehr als einen guten Kopf, der mir in die Hand arbeiten könnte. Aber ein guter Kopf lässt sich nicht so zum Handlanger anstellen, und ein anderer ist nicht zu brauchen. Ich werde also wohl selbst an die Arbeit müssen, entweder zur Geschichte der ausgearteten Kultur oder zur Simplifizierung der Jurisprudenz. Beides liegt mir sehr am Herzen. Auch Staatswirtschaftstheorie möchte ich gern simplifizieren. Je einfacher die Theorie und je leichter zu übersehen, desto mehr bleibt für den künftigen Geschäftsmann Zeit übrig, andere Seelenkräfte auszubilden, andere Kenntnisse einzusammeln, die in seiner Sphäre von Wichtigkeit sind. Freilich habe ich noch einige ziemlich reife Ideen im Kopfe, die ich gern gleich jetzt in irgendeinem Gewande dem Publikum vorlegen möchte, als über die Mittel gegen Ausartung, über Künstlerverdienst und so weiter. Letzteres könnte einen Aufsatz in die Thalia geben. Nur schreiben wird mir so schwer. Ich habe noch gar nicht die Sprache genug in der Gewalt. Über dem Suchen nach dem Ausdruck, über dem Feilen an den Perioden verliere ich oft den Gedanken. Was soll ich tun, um diesen Mangel zu ersetzen? Ist es wirklich Übersetzen, was dazu hilft, so will ich mich gern dazu entschließen. Lebe wohl, ich werde abgehalten. K.